ein Verein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Force SC, der Podcast. Mein Name ist natürlich wie immer Matthias und ich begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Podcast hier von der SC Zwiesel Fankurve. Dieses Mal haben wir natürlich, wie schon angekündigt, das Freundschaftsspiel zwischen unserem SC Zwiesel und der Spielvereinigung aus Plattling zu besprechen. Selbiges fand am 24.02., sprich am gestrigen Sonntag, statt und das Ganze wurde ausgetragen. Nicht in Zwiesel, nicht in Plattling, sondern in der Sportanlage in Romansfelden auf dem Kunstrasenplatz. Kommen wir nun kurz zur Aufstellung von Plattling. Die Nummer 1 im Tor Manuel Rieger, die Nummer 2 Michael Steiger, die Nummer 3 Thomas Dullinger, die Nummer 5 Julian Maurer, die Nummer 7 Michael Kraskow, die Nummer 14 Lukas Obergrußberger, die Nummer 16 Michael Döschel, die Nummer 17 Philipp Arnold, die Nummer 18 Thomas Gruber, die Nummer 19 Benjamin Schiller, die Nummer 24 Matthias Bauer. Auf der Ersatzbank mit der Nummer 23 Johannes Wildfeuer, die Nummer 15 Wolfgang Sachs und die Nummer 20 Lukas Burmberger. Trainer Gallmeier Peter. So viel zur Aufstellung von Plattling. Nun natürlich zu unserem SC 1919 Zwiesel mit der Nummer, normalerweise natürlich mit der Nummer 1 im Tor, Fischer Daniel. Aber der ist leider aktuell verletzt. Deshalb unser Ersatztorhüter mit der Nummer 27, Kraus Christian im Tor. Dann hatten wir die Nummer 2 Marco Fritz, die Nummer 4 Philipp Scheumpflug, die Nummer 5 Patrick Bernreiter, mit der Nummer 6 Alexander Schaller, die Nummer 7 Dennis Scharankow, mit der Rückennummer 8 Streit Michael, mit der Nummer 10 Michael, die Nummer 13 Michael Pinker und die Nummer 14 Christian Faschingbauer sowie die Nummer 17 Wölfel Thomas. Auf der Ersatzbank mit der Nummer 19 Martin Kleingütl, die Nummer 3 Michael Christoph, die Nummer 12 Corbinian Löbel, die Nummer 15 Robert Probst, die Nummer 16 Flavius Avram, die Nummer 28 Dombor Kevin und die Nummer 32 Ring Andreas und das Ganze natürlich unter der Leitung von Trainer Michael Schaller. So viel erstmal zur Aufstellung. Das Spiel, was kann man Schönes zum Spiel sagen? Natürlich haben wir hier einen Klassenunterschied. Der war an gewissen Stellen natürlich bemerkbar, aber nicht über das ganze Spiel, würde ich mal sagen. Es gab die ein oder andere Situation, in der natürlich Plattling ein bisschen abgezockter war. Da hat man natürlich gesehen, dass sie nochmal eine Klasse über Zwiesel spielen. Aber ich würde sagen, dass der Spielstand von 4:1 ist auf jeden Fall nicht gerechtfertigt, denn Zwiesel hat meiner Meinung nach gut gespielt. Wir hatten viele schöne Spielzüge und Plattling hat oftmals wirklich den Ball hinterherlaufen müssen, denn die Zwiesler waren vor allem im Konterspiel sehr, sehr stark unterwegs. Nur kam eben leider oftmals der letzte Pass leider nicht an, weshalb dann eben auch kein weiteres Tor für unseren SC fiel. Aber das Ganze jetzt nochmal chronologisch der Reihenfolge nach. In der 10. Minute war Thomas Gruber für Plattling erfolgreich mit dem ersten Tor. Da habe ich mir schon gedacht, oh mein Gott, das wird jetzt heute ein schönes Spiel. Hoffentlich schafft es der SC irgendwie hier noch was zu reißen. Und prompt 3 Minuten später hat Michael Streit auch ein Tor erzielt, nämlich zum 1:1 Ausgleich. Und da habe ich mir gedacht, ja, da könnte echt was gehen. Da könnte was gehen gegen Plattling. Die stehen heute echt nicht so gut auf dem Platz. Also auf jeden Fall in der Anfangsphase hatte ich das Gefühl, dass das Zwiesel einfach besser war. Die waren ein bisschen druckvoller, ein bisschen energischer. Plattling war natürlich spielerisch um einiges besser öfters, aber einfach das Zusammenspiel in der Mannschaft von Zwiesel, das war um vieles besser in der Anfangsphase wie das der Plattlinger. Aber leider fingen sich die Zwiesel in der 27. Minute das 2:1 oder 1:2, je nachdem wie es man sehen will, aufgrund dessen, dass Plattling hier als sogenannte Heimmannschaft gelistet ist, war es dann das 2:1 für Plattling, Zwiesel somit mit einem Tor hinten. Und ja, bis zur Halbzeit konnten sie leider diesen Rückstand nicht mehr aufholen. Es gab noch eine gelbe Karte für Gruber, eine gelbe Karte für Michael. Dann in der Halbzeitpause kam Martin Kleingüttel für Thomas Wölfel und Wolfgang Sachs kam für Lukas Obergrußberger auf der Plattlinger Seite. Und kurz nach Anpfiff in der 50. Minute erzielte Julian Maurer durch einen Elfmeter, ja, das 3:1. Somit war dann irgendwann klar, der SC Zwiesel ist hier wahrscheinlich die Mannschaft, die ohne Punkte, wenn es ein reguläres Spiel wäre, nach Hause gehen müsste. Natürlich nur ein Freundschaftsspiel, das Ganze natürlich ohne Punkte, aber trotzdem natürlich hätte man da gerne einen Sieg mit nach Hause gebracht, aber es war leider nicht so. Ja, mehr kann man dazu leider auch nicht sagen. Es gab dann noch Auswechslungen, zum Beispiel Robert Probst kam für Michael Pinker und Corbinian Leubel für Marco Fritz. Corbinian Leubel bekam nach seinem ersten Foul 4 Minuten nach seiner Einwechslung schon eine gelbe Karte. Ich habe das Ganze ein bisschen ungerechtfertigt gefunden, denn er hat einfach nur sein erstes Foul, nachdem er auf dem Platz war, gemacht. Es war jetzt auch kein grobes Foul. Es war einfach zu spät in den Zweikampf gegangen und dann halt den Gegner getroffen. Aber da gelb zu zeigen, da war ich mir echt nicht sicher. Dann hatten wir noch gelb für Bauer und in der 86. Minute machte Döschel das 4:1 für Plattling. Ja, es hört sich jetzt alles ein bisschen erniedrigend an, ein bisschen ernüchternd, denn Zwiesel hat 4:1 verloren, was will man da schön reden? Aber ich muss ernsthaft sagen, die Zwiesel haben hier echt gut zusammengespielt, haben viele gute Aktionen gezeigt, auch gute Ballkontrolle. In der Abwehr hat man natürlich dann hin und wieder mal das ein oder andere Dribbling zu viel angesetzt. Dann gab es eben einen Ballverlust und dann hin und wieder auch fängt man sich eben einen Konter, so wie in diesem Spiel, und dann eben auch mal ein Gegentor. Da muss man natürlich in der Abwehr nochmal ein bisschen abgeklärter sein. Sprich, man muss in der Abwehr schauen, dass man die Bälle hinten rausbekommt. Einfach die Bälle nach vorne, nicht in der Abwehr das Dribbeln anfangen. Denn wenn ich in der Abwehr im Dribbling dann den Ball noch verliere, dann ist es natürlich für den Gegner ein leichtes, einen Konter zu setzen und wahrscheinlich noch ein Tor zu erzielen. Da müssen sich unsere Zwiesel in der Abwehr echt mal drüber Gedanken machen, dass sie echt mal die Bälle hinten rausbekommen. Aber natürlich hat unsere SC-Zwiesel-Abwehr an vielen Stellen auch gute Arbeit geleistet. Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber natürlich muss man auch die negativen Sachen in Betracht ziehen. Und daher finde ich, man sollte daran arbeiten, wirklich Ballkontrolle in der Abwehr. Und wenn es wirklich nicht hilft, einfach mal den Ball nach vorne hauen. Im Mittelfeld standen wir eigentlich ganz gut. Mir hat vor allem das Spiel zwischen Mijael Mijalev, Michael Streit und Denis Scharankov sehr gut gefallen, muss ich sagen. Die waren immer vorne mit dabei, haben immer für Action gesorgt, waren immer anspielbar. Und ja, ich muss sagen, das hat mir echt sehr gut gefallen. Und waren auch eigentlich immer ein Dorn im Auge der Plattlinger. Denn immer wenn diese den Ball hatten, ging es schnell und oftmals kamen die Plattlinger gar nicht hinterher. Und oft wussten die Plattlinger sich nur durch Fouls zu helfen. Und ja, man bekam natürlich den ein oder anderen Freistoß, aber leider ging keiner von diesen Freistößen ins Tor. Ja, so ist es nun mal, kann man jetzt auch nicht mehr viel daran ändern, aber man kann auf jeden Fall ein paar negative Bilanzen ziehen, aber auch viele positive Bilanzen. Und ich muss auch sagen, die Einwechselspieler haben sich gar nicht so schlecht gemacht. Martin Kleingürtel, für das, dass er natürlich in der zweiten Mannschaft von Zwiesel aktiv ist, hat hier viel Präsenz gezeigt und war auch oft anspielbar und hat auch ein paar gute Läufe hingelegt und auch ein paar gute Passspiele. Da muss ich sagen, also wenn wirklich mal Not am Mann ist, da hat man in der zweiten Mannschaft echt ein paar Spieler, die du in der ersten Mannschaft als Ersatz auf jeden Fall bringen kannst. Dann natürlich auch ein Corbinian Leubel, der ist jetzt neu in der Mannschaft und wurde als Innenverteidiger eingewechselt. Und da muss ich echt sagen, der hat wirklich einen guten Job hinten gemacht, ist solide gestanden, hat alles sicher ausgesehen und sein Stellungsspiel war eigentlich auch on point. Da kann man echt nicht viel dazu sagen. Der hat auch bei den SC Zwiesel-Offiziellen viel Lob geerntet und ist dort auch ziemlich gut angekommen für die paar Minuten, die er eben auf dem Platz war. Aber da hat er schon mal gezeigt, was er drauf hat und es tut echt dem SC Zwiesel nochmal gut, einen neuen Innenverteidiger zu bekommen. Denn aktuell ist ja unser Marco Werner auch verletzt und da schadet es auf jeden Fall nicht, eine Alternative zu haben. Und ja, das war's an dieser Stelle fast schon mit der neuen Episode von Vorsätze der Podcast. Aber ein kleines Thema habe ich noch, denn auf dem Spielfeld bzw. auch auf dem Spielfeldrand gab es ein kleines Wortgefecht zwischen unserem Michael Streit und dem Trainer der Plattlinger. Denn der Plattlinger Trainer, so wie ich es gesehen habe, hat den ein oder anderen Spieler ausgewechselt und zum Beispiel auch Positionen innerhalb der Mannschaft eben gewechselt. Und da war, glaube ich, ein Spieler nicht ganz glücklich damit, dass er jetzt auf eine ganz neue Position muss. Und da hat eben unser Streit gesagt, ja, was das soll vom Trainer, warum er mit seiner Mannschaft jetzt so umgeht. Und dann war eben der Plattlinger Trainer außer sich und hat dann auch auf dem Platz geschrien. An dieser Stelle Zitat, was will der Kasperl von mir? Was ist das für ein Kasperl? Als ob er mir zu sagen hätte, wie ich meine Mannschaft trainieren sollte. Und ja, also ich weiß ja nicht, also das, was unser Michael Streit gesagt hat, war eigentlich nur gut gemeint. Und wenn ich als Trainer dann wirklich nicht in der Lage bin, irgendwie das richtig aufzufassen oder wenn ich es auch falsch auffasse, das Ganze nicht an mich heranzulassen, wenn ich das nicht schaffe, dass ich da wirklich cool bleibe und mir denke, red doch einfach nur, es ist mir egal, was du sagst, ich bin auf meine Mannschaft fokussiert, dann weiß ich es auch nicht. Das kann eigentlich nicht passieren in einem Freundschaftsspiel, dass ein Trainer so austickt. Also er ist wirklich am Spielfeldrand gestanden und hat, glaube ich, 15 Minuten darüber geredet, was dieser sogenannte Cashball jetzt von ihm wolle. Und er soll doch mehr oder weniger seinen Mund halten und ihn doch seine eigene Mannschaft trainieren lassen und sein eigenes Spiel spielen. Und an dieser Stelle muss ich wirklich sagen, dass ein Trainer eigentlich über sowas stehen sollte. Beziehungsweise gab es in dieser Situation eigentlich keinen Anlass, mit unserem Spieler in ein Wortgefecht zu gehen. Und unser Spieler hat dann auch zum Schiedsrichter gesagt, nachdem dieser natürlich nachgefragt hat, was das jetzt soll, sagte er, ja, alle von uns müssen morgen arbeiten und er ist so gemein zu seiner Mannschaft und behandelt die so. Was soll das? Es ist ein Freundschaftsspiel, das sind vorne mit 3-1. Was will der Trainer mehr? Und das kann ich natürlich auch verstehen, dass man da vom menschlichen Faktor, wenn man selbst auf dem Platz steht und andere Mitspieler bzw. Gegenspieler in diesem Fall so behandelt werden, dann kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, dass man so reagiert und dann auch mal seine Mitspieler in Schutz nimmt. Aber da muss der Trainer auf jeden Fall drüber stehen und kann dann nicht beleidigend werden. Das fand ich echt unterste Schublade und es fiel dann auch noch ein Satz, der nicht unbedingt hätte fallen müssen. Zitat an dieser Stelle, geh doch zurück nach Tschechien, wo du herkommst. Und das muss echt nicht sein am Fußballplatz. Denn beim Fußball geht es um den Sport, den jeder gerne spielt, jeder gerne schaut. Und da finde ich, haben solche Kommentare echt keinen Platz. Und an dieser Stelle muss ich wirklich, wirklich sagen, er sollte sich dann erstmal anschauen, mit wem er da spricht. Denn Michael Streit, der kommt zwar aus Tschechien, aber der spielt für Zwiesel in Deutschland. Fußball, ich sage es jetzt absichtlich so, in Deutschland spielt er Fußball, er arbeitet in Zwiesel, in Deutschland und ja, er wohnt in Zwiesel, sprich in Deutschland. Und da kann ich nicht einfach sagen, geh zurück nach Tschechien, wenn er doch aus Deutschland kommt. Und ich will jetzt dem Plattlinger Trainer echt nicht irgendwie Antisemitismus oder sowas unterstellen, aber ich muss echt sagen, solche Kommentare gehen gar nicht. Und da könnte man sich echt mal entschuldigen, denn solche Kommentare gehören einfach nicht zum Fußball dazu. Und mit diesen Worten bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe natürlich, dass der SC Zwiesel im nächsten Testspiel erfolgreicher wird. Und ja, man hört sich auf jeden Fall in der nächsten Episode von Vorsätze der Podcast. Nochmals danke fürs Einschalten. Folgt natürlich der SC Zwiesel Fankurve auf Facebook und auf Instagram am besten. Dort findet ihr natürlich alle aktuellen Informationen rund um unseren SC 1919 Zwiesel. Und an dieser Stelle nochmal eine kleine Ankündigung, denn unser Format Fankurve TV wird mit einer kleineren Episode an den Start gehen, denn ich habe ein paar Szenen gefilmt vom Spiel gegen Plattling, die werde ich dann zusammenfügen und auf YouTube hochladen und das Ganze werde ich euch dann mitteilen, wenn es eben dann hochgeladen ist und fertiggestellt ist. Das findet ihr alles auf unserer Facebook- und Instagram-Seite, natürlich auch immer in die Story schauen, dort sind auch Ankündigungen versteckt. Und ja, an dieser Stelle war es das dann auch mit der neuen Ausgabe von Vorsätze der Podcast. Schaltet natürlich dann auch bei Fankurve TV rein. Fankurve TV wird natürlich dann zum Saisonstart nochmals anders sein. Dort werde ich die Kamera auf einem Stativ mitlaufen lassen. Aber ich war eben in Romansfelden sehr nah am Spielfeldrand. Daher habe ich natürlich die Kamera selbst bedienen müssen, da es leider keine Möglichkeit gab, die irgendwo abzustellen, sodass ich das ganze Spielfeld drauf hätte. Und so sieht es eben jetzt mit diesen Clips aus. Ein bisschen anders aus, wie es in Zukunft aussehen wird, denn ich habe hier viel rumgeschwenkt, viel reinzoomen müssen und auch viel den Ball einfach nachfilmen müssen. Aber in Zukunft wird das Ganze ein bisschen anders sein. Dort werde ich auch die ganzen Spiele damit filmen und das Ganze dann einfach als einen Clip auf YouTube hochladen. Sofern das natürlich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber ich hoffe es mal. Und ja, an dieser Stelle war es das dann auch mit der neuen Ausgabe von Forza SC, der Podcast. Nochmals danke fürs Zuhören und man hört sich in der nächsten Episode. Also, bis dann. Rot-Weiß-Zwiesel, Hand in Hand. Es ist Zwiesel, unsere Heimat. mein Verein.